Wasser, was süß-sauer. Herzlich willkommen bei McDoof. Darf es noch was zu trinken sein? Haben Sie Coca? 02 oder 04? Und 04 bitte. Das macht dann 142 Beats am nächsten Fenster. Wir haben gleich 22:10 Uhr und ich sage Hallo Nachtschwärmer. Ganz neu der Song, der heißt Ihre Bestellung bitte. Und jetzt ist gleich das erste Gewinnspiel bestellt hier. Ja! Hier gibt es gleich in Form von Gewinnen. Wer recht hat, wer 500 Breten findet, als erster kriegt eine CD hier. Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. Menschen. Und er sah, dass es gut war. Am dritten Tag schuf Gott die Musik. Und er sah, dass es gut war. Am vierten Tag erschuf Gott den Kuchen. Und die Menschen tanzten, tanzten, tanzten, tanzten. So, na schon, aber jetzt möchte ich es wissen, machen wir erst Werbung und dann möchte ich es aber. Fünf Interpreten. warning. The warning. The warning. The warning. Das ist auch mal wieder so ein richtiges Brett, ganz neu. Rum and Comics, The Warning. Nachschwimmen wir schwant fürchterliches. Elle hatte heute Weihnachtsfeier anscheinend. Der wankt so komisch. Gott, ich hasse Weihnachten. Dann ist wohl jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, dich nach dem Baum zu fragen. Wieso soll ich mir etwas zulegen, das nutzlos herumsteht und Strom verbraucht? Dafür habe ich doch dich. Oh, ja, das wird was heute wieder werden, hä? Vergiss bitte nie, dass der Nikolaus dich hasst. Ja, ja. Sehr oft nur durch Einsamkeit in das Herz. Schon drin oder was? We'll be right back. Bin ich schon drin, oder was? Ich bin drin. Das war ja einfach. Wenn gleich 22:47 Uhr. Hallo, Nachtschwärmer. Auch ganz neu. Die Gruppe nennt sich Danke Anke. Drin oder was? Featuring George S. Oh, ich habe Probleme mit dem Schuhverkäufer jetzt. Heute rastet er total aus nach Schwimmer. Da war ja sogar nicht zu lachen, er. Letztes Jahr, weißt du ja noch, was da war. Nichts hast du geschenkt deinen Kindern. Das war das schlimmste Weihnachten, das ich je hatte. Ja, ich auch. Das gibt Rache. Ja, Al, wie war das? Habt ihr heute während der Arbeitszeit schon gefeiert oder wie war das? Erzähl mal. Eine fette Frau ist heute in den Laden gekommen. Heute ein paar Schuhe für eine Weihnachtsfeier. Ich habe ihr gesagt, sie soll auf Händen laufen, sich einen Stern in den Arsch stecken und das hässlichste Tanne der Welt gehen. Die hat die Nerven, sauer auf mich zu werden? Der Actionvater. Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard. Der ist wieder unmöglich. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to Ibiza. Ibiza. Ibiza. Schwärmer! Ho, ho, ho!

Weihnachtsgeschenken letztes Jahr von Al. Nichts, keiner hat was bekommen. Peggy, hast du was bekommen? Oh ja, dasselbe, was er mir jedes Jahr schenkt. Eine ganz schnelle, kurze Nummer. Das wollen meine nicht wissen. Hey, so. Alarm! Spaß am Start! Und 20.26 Uhr. Oh, bei mir blühen die Leitungen. Elle hat Weihnachtsfeier gehabt und es ist alles durcheinander. Jetzt, hallo, ich grüße jetzt den, wen bitte? Ja, den Thomas. Und woher bist du? Aus Langburg. Jawohl. Und du hast mir jetzt 500 Brett? Ja, ich habe Gazebo, Camouflage. Ja. Eiffel 65. Richtig. Aqua. Ja. Dr. Motto und Westbam. Oh, super! Absolute Spitze. Ladies and Gentlemen. Ein Gewinner. Super. Bleib dran. Ja, sag schon mal, ich komme auch gerade nicht ins Internet rein. Ich grüße alle, die im Chat sind. Aus Langenbräuch. Er kriegt uns über ADR, war der Gewinner, der Thomas. So, sag schon mal, gleich nach dem Verkehr habe ich Mellotracks live in den Leitungen. Den präsentiert nämlich Charlie 2000 heute Abend im Fun Factory in Aachen. Bevor er auflegt, werde ich ihn kurz noch was befragen müssen. We'll be right back. Das ist also die brandneue Bossy to the Sky. Bossy! Power Play. Music Power. Denn da die Extrawurst. Hier geht's aber ab, hä? Das sind die Trans Allstars. Und das ist hier Track 5 DJ Mello, die Remix. Und genau den habe ich jetzt in der Leitung. Hallo Mello. Hallihallo. Grüß dich. Melody alias Mello Tracks aus Hamburg. Kommst du jetzt direkt aus Hamburg? Ja, ich komme direkt aus Hamburg jetzt. Wie bist du? Ich bin hier quasi über die Autobahn geflogen. Mama mia. Und du bist heute im Fun Factory in Aachen. Ja, genau. Da warst du ja schon mal. Ja, genau. Und wie sieht's aus bei neuen Produktionen? Ich habe gerade dein Longplay vor mir stehen. Was kommt Neues demnächst? Ja, also im Moment arbeite ich an den Albumtracks für die Trans Allstars Geschichte. Danach geht's dann weiter ans neue Album. Und ja, dann mal sehen. Vielleicht mache ich noch irgendwie ein paar Mixe oder so für andere Leute. Aber das wollte ich erstmal ein bisschen zurückstecken. Also erstmal sollen meine eigenen Produktionen so ein bisschen Vorrang haben. Aha, ja, du bist nämlich fast auf jeder Produktion mit dabei, wo du remixst. Das kostet natürlich auch seine Zeit. Eben, und das wird in letzter Zeit ein bisschen zu viel. Und deswegen habe ich einfach mal gesagt, ich mache ein bisschen weniger, mache mehr meine Sachen. Und dann wird das Ganze auch nicht so überladen. Genau. Wie ist die Szene in Hamburg? Oh, Hamburg ist wie eh und je eigentlich immer gut dabei. Besser als im Süden? Ah, das kann man so gar nicht sagen. Also der Norden ist natürlich schon irgendwo ganz gut dabei. Was so ganz Deutschland angeht, da ist also Raum Stuttgart immer sehr groß und so Nordosten ist immer gut, Sachsen ist gut. Was immer richtig kacke ist, ist so Ruhrgebiet oder so. Aha. Super langweilig. Aha. Gut. So Mello, dann wünsche ich dir eine glückliche Hand heute Abend. Du legst ja, jetzt danke los. Dir. Und tschüss nach Aachen. Alles klar, danke dir. Ciao. Also Al, hier hast du vorher was getan. Tu irgendwas! Ja, was soll ich tun? Es ist alles dein Fehler! Jetzt bin ich wieder schuld. options whether to continue the mission or not. Hallo Kelly, hallo Blondis, um 23.44 Uhr. Warum müssen Blondinen 7 Tage in der Woche arbeiten? Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Man hat nämlich manche immer montags dann neu anlernen müssen. Oder was? Was sagt die Blondine, wenn sie ein Porno sieht? Das bin ja ich. Das reicht schon wieder. Dieser Sender muss endlich ausgeschaltet werden. Die ständige Berieselung wirkt wie eine Droge. Alles ist vergänglich. Was zählt, ist der Moment. Was wir jetzt erleben, kehrt niemals mehr zurück. Was ist Zeit? DJ Taylor und Flo. Wir wollen die Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Guten Abend. Man hat mich gebeten, Sie zu warten. Monster Party! Holen Sie sich die Gänsehaut vom Meister des Grauens persönlich. Der ultimative Herren, wir dürfen Sie nur mit unseren Sicherheitseinrichtungen vertraut machen. Dieses Radio besitzt 2 Ausgänge, nämlich hier und hier. Und für die Passagiere der Monoklasse in der Mitte. Überzeugen Sie sich noch einmal, dass Ihre Ohren senkrecht stehen und die Lautsprecher vor Ihnen hochgeklappt sind. Sollten Sie bei Turbulenzen einmal versehentlich in ein anderes Programm schalten, verwenden Sie bitte, falls notwendig, die dafür vorgesehenen kleinen Tüten. Bei einem plötzlichen Musikabfall fallen automatisch Kopfhörer aus der Decke über Ihren Sitz. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir befinden uns nun im Landeanflug auf Palma de Mallorca. Bitte schließen Sie die benutzten Tüten und wischen Sie sich den Mund ab.

Herzlich willkommen bei McDoof. Darf es noch was zu trinken sein? Haben Sie Coca? 02 oder 04? Und 04 bitte. Das macht dann 142 Beats am nächsten Fenster. Wir haben in wenigen Sekunden 0 Uhr und 10. Ihre Bestellung bitte. So heißt der Song. So überleben Sie Weihnachten. Ich will pure Emotionen. Da kriegt man ja Angst. Raus aus dem Geschenkedschungel. So, so. Unser Gewinnspiel. Merry Christmas, you filthy animal. I can feel you reaching deeper and deeper into my soul. You can feel my warmth. Und immer zum Jahresende auch versuche ich natürlich ein Gewinnspiel so witzig reinzupacken. Also das Jahr über so ganz dick drin war. Volle Treibladung, Vollmantel, Dauerfeuer. Lass los geht's! Radio Regenbogen. Gewinnspiel. Merry Christmas, Merry Christmas. La la la la. Merry Christmas. Ihr Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Party. Sonnenschein, Mondschein, schöner Schein. Geile Nacht, schwarzer Tag, Nacht zum Tag. Lauter, schneller, gnadenlos. Gegen die organisierte Langeweile. Disco-Dip. Hey dancers, what's up, what's up? Don't waste your time with bad things. Enjoy your life. Realize your dreams. You have the rest of your life for that. The millennium is over. Welcome 2000. Let's have a party. .36 voll das Millennium Fieber. Millennium Club heißt der Song Welcome 2000. Apropos Millennium L. Welcome. Bist du noch empfangsbereit in deinem Zustand? Wie sieht's bei dir Millennium-mäßig aus, L? Ha? Machen wir was in Silvester? Ha? Wir zwei, L, hey! Gut, dann hole ich meine Gitarre und ruf Elvis und wir rocken zu dritt ins neue Jahr. Genau, 0:40. Das ist auch so ein 2000er Titel. X-Trans, Friends 2000. Ja, ich schätze, da wird noch mehr auf uns zukommen nach Schwemmer. Scheiße, wieso nimmt er nicht ab? Pizzeria Ciao Ciao, si. Prego, buonasera. Hallo, Pizza Hardbase? Si. Ja, ich hätte gern ein Hardbase-Pizza mit viel Bass, krassen Mellow, wenig Hip-Hop. Und viel Stimmung. Kein Problem, viel Stimmung da. No problemo, wir liefern sofort mit krasser Mello. Viel Stimmung. Auch ganz neu habe ich letzte Woche schon gebracht. Sean Baker Pizza. Al, komm, erzähl mal den Leuten, wie das heute Mittag abgegangen ist bei dir. Wer interessiert sich schon für sowas? Komm, erzähl, was bei deiner Weihnachtsfeier war. So clever bist du nicht, dass du das aus mir rauskriegst. Ich hab's aufgenommen. In deinem Laden steht immer ein Mikro. Entschuldigen Sie bitte, ich hätte gern ein paar Pumps in meiner Größe. Sehr gern, gnädige Frau, aber der Verein zum Schutz der Schuhe vor menschlicher Grausamkeit verbietet es, sie Ihnen zu verkaufen. Ich wünsche Ihnen, dass zu Weihnachten eine schöne dicke Rute in Ihrem Strumpf steckt. Und ich wünsche Ihnen in Ihrem ein durchschlagendes Abführmittel. Unsere Weihnachtsfeier fängt gleich an. Setzen Sie Ihre Massen in Bewegung und kugeln Sie Richtung Ausgang. Ja, das ist unmöglich. So, da bin ich wieder. Vor diesem Albtraum gibt es kein Entrinnen. Musikalische Top-Acts. Ranne Unterhaltung. Voll schlank und voll gut. Nichts ist unmöglich bei schnell, schräg und live. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. So, Leute, jetzt ist aber Schluss hier mit dem Gegröle. Tannenbaum, Tannenbaum, Weihnachtsmann, Tannenbaum. Das sind unsere Weihnachtshits. I know you wanna say it. Try me up, please, baby, try me up. Just take a chance on me, cause I wanna be yours. Wanna love you, try me up. If you just try me up, I'll be the girl for you, honey. Let me be yours. I don't wanna be a star. I don't wanna be a star. I don't wanna be a star. Oh, baby, don't wanna be a star. Sweet baby, I don't wanna be a star. Oh, lady, don't wanna be a star. My baby. Yes, yes. The rhythm, the rebel. Pain and pain. der Blinder. Extra is waiting for you. Macht Spaß? Yes, sir! What a beautiful day. Nachtschwärmer Spezial. Ziemlich neu. Embargo heißt die Gruppe und der Titel History. Ich komme gleich an History hier. Yes. 1:34 Uhr. Dieser Song liegt in den gemischten Dance-Charts auf Platz 4. Mauro Picotto. Hey, Leitschwärmer! Geben wir noch ein bisschen mehr Action raus hier. Yeah! Hau rein, Maxi!